haben Rechte von meinem Gerät und wähle das Liedchen, das mir verrät, dass man das Genießen nur einmal erlebt. Komm, dass es anfängt, es wieder vergeht. Drum lebe ich mich aus wie ein Kind in der Pfütze. Erlebe Momente, die mich unterstützen. Erhöhe die Werte, die mir wirklich nützen. Und selbst zu fließen wie Wasser in Flüssen, so fühle ich mich oder schärf meine Sinne. Welch ein lebender Rapper so sinne, der geht seine Wege, um sich zu besinnen. Eben deswegen werde ich auch gewinnen. Nur vor allem der Menschen, die ich hier bereite. So ich wie ein Surfer auf der Welle reiten, um mich wie ein Virus auf der Welt verbreiten, um Leute in Strömen zu mir zu leiten. Ich sehe den Menschen doch so wie er ist, zähle ihm kein Blödsinn und auch kein Mist. Er sieht sich im Spiegel, doch sieht nicht die List. Das ist ein Lasser von innen erfrisst. Ja, das ist die Warnung, drum hör lieber zu. Da hilft keine Tarnung, denn du bist Buch zu. Deine Entscheidung, bitte greif zu. Siehst du die Wolken, der wird der Zug. Du suchst eine Lösung und fragst dich wie. Nutze deinen Willen und dein Genie. Zeig deiner Seele, du bist free. So entstand nicht der LOKI. Denn das ist die Schöpfung und die Kreation. Ich hoffe, ich erschaffe eine neue Nation. Ich heiße dich willkommen in meiner Funktion. Bestehe die Prüfung in deiner Passion. Mensch, alleine im Walde, es gibt zwischen mir und den anderen eine Spalte. Ich weiß auch warum, es fing sehr viel an. Ich bekam plötzlich zum Leben den Drang, während der Rest meiner Generation sich in der Schule quälte für Lohn. Ich ging hinaus mit sehr jungen Jahren, hab mich in den Straßen der Städte verfahren. Was ich kennenlernte, ist kaum zu beschreiben. Ich spürte in mir ein enormes Leid. Ich wusste ab dann, dass die Stadt war sehr krank. Viele schlossen die Augen und sahen nicht viel Böses den Leuten. Wie es wirklich war auf dieser Welt. Du verkaufst dein Leben in Arbeit ins Geld. Hast du eine Ahnung, was es bedeutet? Ich als ein Junge wusste, dass Leute so fühlte ich mich für euch auszusehen, um dir zu erzählen, um zu verstehen. Wir könnten doch auch einen anderen Weg gehen. Die Art unserer Schule von Grund auf verändert und somit die Lust am Lernen verlängern. Soziale Gebäude, in denen man redet, wo wir noch leiden und was es benehmen. Hörst du denn nicht in dir diese Schreien? Wärst du nicht gern von der Arbeit befreit? Wärst du nicht gerne sehr kreativ, sehr gut gelaunt und sehr positiv? Im Hinblick auf deine Situation, in dieser stolzen und weisen Nation, bauen wir uns alle eine Stadt und Passion. Es wird endlich Zeit für die Revolution. Oh ja, für die Revolution.